Der Alpenjäger von Friedrich von Schiller. Willst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so fromm und sanft, nährt sich von des Grases Blüten, spielend an des Baches Ranft. Mutter, Mutter, lass mich gehen, jagen nach des Berges Höhen. Willst du nicht die Herde locken mit des Hornes munterm Klang? Lieblich tönt der Schall der Glocken in des Waldes Lustgesang. Mutter, Mutter, lass mich gehen, schweifen auf den wilden Höhen. Willst du nicht der Blümlein warten, die im Beete freundlich stehn? Draußen ladet dich kein Garten, wild ist's auf den wilden Höhen. Lass die Blümlein, lass sie blühen, Mutter, Mutter, lass mich ziehen. Und der Knabe ging zu jagen, und es treibt und reißt ihn fort, rastlos fort mit blindem Wagen an des Berges finstern Ort. Vor ihm her mit Windesschnelle flieht die zitternde Gazelle. Auf der Felsen nackte Rippen klettert sie mit leichtem Schwung. Durch den Riss gespaltner Klippen trägt sie der gewagte Sprung. Aber hinter ihr verwogen folgt er mit dem Todesbogen. Jetzo auf den schroffen Zinken hängt sie, auf dem höchsten Grat, wo die Felsen jäh versinken, und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Höhe, hinter sich des Feindes Nähe. Mit des Jammers stummen Blicken fleht sie zu dem harten Mann, fleht umsonst, denn loszudrücken legt er schon den Bogen an. Plötzlich aus der Felsenspalte tritt der Geist, der Bergesalte, und mit seinen Götterhänden schützt er das gequälte Tier. Musst du Tod und Jammer senden, ruft er, bis herauf zu mir? Raum für alle hat die Erde, was verfolgst du, meine Herde?